Kundgabe 3463. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.03.1945. Kraft des göttlichen Wortes. Lasset die Kraft meines Wortes auf euch wirken. Nehmet jede Gelegenheit wahr, euch in dieses zu vertiefen, und glaubet, dass ihr dadurch reifet an eurer Seele. Denn ich selbst bin das Wort. Und so ihr euch also mit mir in Verbindung setzet, verlässet euer Geist die irdische Hülle und erstrebet zur Höhe, und geistiger Fortschritt ist euch gesichert. Meine Nähe wird stets fördern, und in meinem Wort bin ich euch so nahe, dass ihr meine Kraft fühlbar zu spüren vermögt. Doch es muss auch der Wille in euch stark sein, durch mein Wort mit mir in engste Verbindung zu treten. Ansonsten ihr es nur rein äußerlich leset oder höret und die Kraft meines Wortes nicht wirksam werden kann an euch. In Zeiten der Not banget und zaget ihr, und euer Herz ist unruhvoll, ihr seid schwach und bedürfet der Stärkung. Und dann wird euch mein Wort wunderbar erquicken und stärken, so ihr aus tiefstem Herzen mir nahe zu sein begehret, so ihr mich anrufet und dadurch in Verbindung tretet mit mir aus innerstem Antrieb. Und darum müsset ihr überzeugt sein von der Kraft meines Wortes, von meiner Liebe, die im Wort sich äußert und die sich selbst im Wort euch nahe bringt. Dann wird euer Geist berührt von der Ausstrahlung meiner Liebe. Er wird in Tätigkeit gesetzt und eure Seele erfüllen, und ihr werdet nimmer kraftlos und verzagt sein. Denn ich selbst bin nun bei euch und gebe euch geistigen Trost und geistige Nahrung, die nicht nur die Seele, sondern auch den Körper aufrichtet, dass er zu leisten vermag, was auch irdisch von ihm gefordert wird. Denn wo alle Hilfe versagt, wo kein Ausweg möglich erscheint, dort ist meine Macht nicht zu Ende. Und auf dass ihr diese Macht erkennet, auf dass die Kraft an euch wirksam werde, sollet ihr ernstlich die Verbindung suchen mit mir und meinem in Liebe euch vermittelten Wort stets euer Herz öffnen. Amen.